Zur Teilnahme an der 19. Pyongyanger Internationalen Frühjahrsmesse trafen am 21. Mai die Delegationen aus Deutschland, Rumänien, Singapur, China, Iran, Vietnam und Taipei von China mit Maschine und Zug in Pyongyang ein. Zuvor kam eine italienische Delegation an.